Okay. Yeah. Drei Jungs in der Bar, zwei Mädchen im Arm einer 19, der Rest zwischen 15 und 17 Jahren. Und sie fahren nach der Saufparty heim. Der Älteste fährt dicht und ohne Führerschein. Und es bleibt nicht viel Zeit, denn am Handy ist Geschrei. Deren Mütter, denn sie sollten schon um 10 zu Hause sein. Doch bevor sie's peilen, lässt der Fahrer etwas fallen. Und dann merken sie, am besten sollte man sich anschnallen. Auf der Autobahn empfinden alle dann die Geschwindigkeit als lahm, also drückt der Wasserkran. Laute Musik und ein dröhnender Bass, fast schon taub, aber sie wollen gehörigen Spaß. Auf einmal fängt es an zu regnen, bis der Fahrer eine Kurve sieht, obwohl es keine gab und will umkehren. Plötzlich kommt ihnen eine andere Karre entgegen und sie nehmen nicht nur deren, sondern auch ihr eigenes Leben. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht. Ein Junge und ein Mädchen sind zwei Wochen schon ein Paar. Er ist 18, sie 16, Jungfrau, und da kam auf einmal so ein Tag, an dem er sie endlich fragt, wann die beiden miteinander schlafen würden. Sie sagt, dass sie Angst hat, wann es klappt, kann sie noch nicht sagen. Doch wenn er sie lieben würde, könnte er noch warten. Dann nach 7 Tagen hat er mal bei ihr geschlafen und die beiden waren bereit für diesen Beischlaf und haben auch verhütet dabei. Früh merkte er, das Gefühl war nicht geil, also spürte er mehr, wenn er dieses Gummi endlich abziehen würde, und sagt ihr, er zieht ihn einfach raus, dann er was spüre. Ja, sie ist naiv, denn sie glaubt und vertraut ihm, er kommt, zieht ihn raus, er passt auf den Bauch ziehen. Ihre Freunde sind schockiert und sagen ihr, du bist schwanger, denn die Lusttropfen sorgen schon dafür. Sie hat Angst und erzählt es ihrem Freund. Es scheint so, dass er lacht, sie wird unsicher, also ab zum Frauenarzt, einen Test dort gemacht. Er kommt rein mit dem Ergebnis und sagt, Glück gehabt. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht. Morgens aus dem Bett und schon wieder so ein Tag, an dem man sich schon fetzt, bevor man guten Morgen sagt, weil dich das Gesicht so plagt, dass du tagtäglich siehst, bis du vor dem Grab diesen Menschen dann begrüßt. Du flehst diesen Grabstein an und du sagst, ohne dich macht es gar keinen Fun, ohne dich bin ich ganz arm dran, es kann jeden treffen, sogar mich oder dich irgendwann. Ein Mann mit einem Anzug, den wir alle mochten, wurde eines Nachts in seiner Wohnung abgestochen. Ein weiterer Mann, immer heiter, und dann fing es erst langsam an, doch der Tumor, der kam, und ich kann mich erinnern. Wir waren auf der Beerdigung, alles wurde schlimmer, für die Kinder war's Erniedrigung. Es ist hart, wenn du weißt, wie er war, und auf einmal liegt er da, ganz weiß in dem Sarg. Dann ein weiteres Mal, ein Junge ganz okay, ist ertrunken und sie fischen seine Leiche aus dem See. Ja, ich kannte ihn und er hat es nicht verdient, es ist ein paar Jahre her, doch ich vergesse sowas nie. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht. Manchmal hat man Glück, mal viel, mal begrenzt, wenn das Pech näher rückt, welches alles ausbremst. Du weißt nie Bescheid, wann die Zeit sich besticht, dann zeigt sich das Schicksal mit zweitem Gesicht.